Novalis an Karl Ludwig Woltmann in Jena. Weißenfels, den 22. März 1797. Es ist für mich eine traurige Pflicht, Ihnen die Nachricht mitzuteilen, dass Sophie nicht mehr ist. Nach unaussprechlichen Leiden, die sie musterhaft ertrug, endigte sie den 19. März früh um 21:30 Uhr. Den 17. März 1782 war sie geboren. Und den 15. März 1795 erhielt ich von ihr die Gewissheit, dass sie mein sein wollte. Seit dem 7. November 1795 hat sie gelitten. 8 Tage vor ihrem Tod verließ ich sie, mit der festesten Überzeugung, sie nicht wiederzusehen. Es war über meine Kräfte, die entsetzlichen Kämpfe der unterliegenden, blühenden Jugend, die fürchterlichen Beängstigungen des himmlischen Geschöpfs ohnmächtig mit anzusehen. Das Schicksal habe ich niemals gefürchtet. Erst vor 3 Wochen sah ich es drohen. Es ist Abend um mich geworden, während ich noch in die Morgenröte hineinsah. Meine Trauer ist grenzenlos, wie meine Liebe. 3 Jahre ist sie mein stündlicher Gedanke gewesen. Sie allein hat mich an das Leben, an das Land, an meine Beschäftigungen gefesselt. Mit ihr bin ich von allem getrennt, denn ich habe mich selbst fast nicht mehr. Aber es ist Abend geworden, und es ist mir, als würde ich früh weggehen, und da möchte ich doch gern ruhig werden und lauter wohlwollende Gesichter um mich sehen. Ganz in ihrem Geiste möchte ich leben, sanft und gutmütig sein, wie sie war. Unvergesslich wird mir, wie meiner verewigten Sophie, die Freundschaft, die Sorgfalt sein, mit der sie ihre letzten Tage zu erheitern bemüht waren. Sophie hat sich ihrer Gefälligkeiten mit dem wärmsten Danke noch erinnert. Und ich habe einen stillen Auftrag gefühlt, Ihnen diesen Dank mit dem meinigen vereinigt zu überbringen. Sie verzeihen meiner Liebe, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Aufmerksamkeit für Sophiens Wünsche, Ihr halbjähriges Zusammenleben mit ihr, Sie jetzt erst mir recht wert gemacht hat. Ich habe Sie in einer höchst ungünstigen Stimmung kennengelernt. Sie haben mich nicht gesund gesehen. Ungeheure Widersprüche kreuzten sich in meiner Seele. Sophiens Krankheit und 1000 andere Verdrießlichkeiten hatten einen sehr widrigen Einfluss auf meine Denkungsart. Gern gestehe ich Ihnen jetzt, dass mir manches an Ihnen mehr missfiel, als es zu jeder anderen Zeit geschehen sein würde. Ich mag Sie damals oft beleidigt haben. Verzeihen Sie mir beim Andenken an meine Sophie. Durch Tränen sieht man keine menschlichen Fehler. Tränen waschen jeden Flecken weg. Der Unglückliche drückt in einem höheren Gleichheitsgefühl jeden aufrichtig und warm an das müde, liebende Herz. Behalten Sie mich lieb. Ich traue Ihnen zu, dass Sie Sophiens immer mit warmer Achtung gedenken werden. Es ist möglich, dass ich diesen Sommer in Jena verlebe. Im Anfange werde ich viele Erinnerungen zu bekämpfen haben, aber ich freue mich doch, mit Ihnen recht viel von Sophien reden zu können. Ich muss mich an die Vergangenheit halten, da ich von der Zukunft nichts mehr zu erwarten habe. Leben Sie wohl und seien Sie glücklicher als Ihr Freund Hardenberg. Novalis an Caroline Just in Tennstedt. Weißenfels, den 24. März 1797. Die Stunden des bittersten Schmerzens sind vorüber. Schon mehr bin ich an den Anblick des Grabes, an das Gefühl der Leere, an die Erinnerung ehemaliger schönerer Zeiten gewöhnt. Meine Versteinerung geht schnellen Schrittes, wie denn das Übel immer bei mir so schnell eingetreten ist, wie das Gute langsam. Der Schmerz hat mein Gedächtnis gelähmt, das mich am meisten quälte, weil es mich gewaltsam anzog. Nicht mehr so erschütternd stehen die lieblichen Bilder unserer ersten Bekanntschaft, die Schatten meiner Träume, die rührenden, aber so sichern und hoffnungsvollen Szenen aus ihrer Krankheit vor mir auf. Die peinigende Unruhe, solange ich wusste, dass sie noch litt, bereitete mir diesen stillen Zustand vor, den die Schwäche meiner Nerven beschleunigte. Sie wissen, wie es schwächlichen Leuten geht. Sie genießen nicht einmal die bitteren Freuden der Wehmut. Wenn die ersten Tränenkrämpfe vorbei sind, so empfängt sie das matte Bewusstsein einer gleichgültigen Gegenwart. Und vergebens ist ihre Sehnsucht nach den sanften Tränen des Nachwehs. Aber eben diese unwillkürliche Gelassenheit ist ein Gegenstand meiner quälendsten Gedanken. Mir wäre recht wohl, wenn ich so immer still weinen könnte. So bin ich wie im Traum. Ich begreife so wenig von den Dingen um mich her. Es geht alles so ängstlich gewöhnlich hin, dass ich mich oft noch frage, ist denn auch alles wahr? Du bist doch nicht im Wahnsinn. Mittwoch vor 14 Tagen bin ich zum letzten Male in dieser Welt auf einige Stunden recht herzlich froh gewesen. Sophie war recht wohl und in fröhlichem Leichtsinn flogen mir einige Nachmittagsstunden hin. Den Donnerstag früh kriegte sie den ersten Anfall der schrecklichen Beängstigungen in meiner Gegenwart. Kurz vorher schmälte sie noch mit mir, weil ich meinem Herzen Luft machen musste und weinen. Schon damals, als ich halbtot in den Garten lief und sie nicht lebendig wiederzufinden glaubte, schon damals, wo der Zufall, der ihr schönes Leben endigte, so nahe war, war ich völlig resigniert, wie ich mir einbildete. Dadurch bekam ich auch den Mut, den Freitag früh wegzugehen, welches mir nachgehends, unerachtet der entsetzlichen Szenen, die ich voraussah, nicht möglich gewesen sein würde. Wie oft habe ich es bereut, wenn mich gleich eine ruhigere Überlegung rechtfertigt. Tiefer konnte die Wunde nicht werden, aber schmerzhafter. Der Abschied von ihr bleibt mir ein immerwährendes Rätsel. So sehr mich die Erinnerung daran noch beugt, so sonderbar heiter war er wirklich. So wie die Pferde angespannt waren, von Ende mir allen Trost vollends benommen und ich nun meinen Hut nahm, weg waren Tränen und Bekümmernisse. Mein Herz schlug ruhig, ich umarmte sie lange und warm. Ich dachte sogar, dass es die letzte Umarmung sei. Sie bat mich, bald wiederzukommen, bestellte Grüße an alle. Ich umarmte still und heiter alle. Unbegreiflich froh sah ich diese einzige, holde, himmlische Gestalt beim Hinausgehen noch einmal an. Und so blieb es noch einige Zeit. Desto quälender war der übrige Tag. Ihre Leiden werde ich ewig nicht verwenden. Die Martern dieser himmlischen Seele bleiben der Dornenkranz meiner übrigen Tage. Wollte Gott, den ich flehentlich darum gebeten habe, dass sie kurz wären. Eine unbestimmte, vielleicht sehr lange Zeit von ihr getrennt zu sein, den Gedanken kann ich noch immer nicht tragen. Wenn meine Wehmut zur leisen Flamme würde, die mich so verzehrte, dass mich dann ein leichter Luftstoß in einen Haufen Asche verwandelte, sollte Sophie nicht diesen Wunsch unterstützen. Ihr Leben hielt ohnedem meine geistige Existenz zusammen. Seit dieser Geist wich, fangen schon die organischen Teile an, sich zu trennen und zu ihren Elementen zurückzukehren. Die Gestalten meines Innern zerbröckeln. Ich lebe in Ruinen. Und bald wird alles dem Erdboden gleich sein. Eins ist mir kränkend, dass ich so unter den lebendigen, frohen Menschen wie ein Leichenstein herumgehen soll und ihre kurzen Freuden stören. Aber darum will ich auch recht schweigen und ruhig aussehen lernen. Was leiden nicht meine guten Geschwister allein? Wenn sie und meine Freunde nur noch die erste Zeit mit mir Geduld haben, wo ich so ängstlich noch gern ihr Andenken erhalten will, wo ich von ihr sprechen muss und so gern von ihr hören mag. Nachher bitte ich sie gewiss seltener darum. Und nur, wenn ich einmal recht müde und kalt bin und gern einmal einen Blick in mein altes Land tun möchte. Sonst muss ich mich noch sehr für Aufblitze meines ehemaligen Bewusstseins hüten. Ich bin ja nicht mehr derselbe. Und es ist mir, als wollte sie es haben, dass ich mich doch nicht ganz unfähig machen sollte. Vielleicht geschieht's ohnedem. Mich selbst habe ich verloren. Die wichtigsten Jahre meines Lebens, wo ich zu mir selbst kam, wo ich zu leben anfing, die muss ich wie ein verbranntes Blatt abreißen, wenn ich kann. Grüningen, die Wiege meines besseren Selbst, ist mir zur Grabstätte geworden. Das einsame Grab auf dem kleinen Kirchhofe, die 3 Ellen Erde auf dieser himmelvollen Brust, das ist, was meine Fantasie erfüllt, die sonst in Paradiesen schwebte. Allein das himmlische Auge, das ich nie wieder mit unbeschreiblicher Hoheit und Milde gegen mich aufschlägt, allein dies zieht mich auf immer von allen anderen Beschauungen ab. Wie oft denke ich mir jetzt, dass ein geöffneter Sinn längst ihre Bestimmung für den Himmel hätte ahnden sollen. Sie trug das Gesicht so gesenkt. Sie war zu schön, zu frühzeitig. Meine Mutter sagte, wie sie zum ersten Male ihre Silhouette sah, »Ihr Gesicht gefällt mir unbeschreiblich. Sie sieht so fromm, so still aus, als wäre sie nicht auf dieser Welt an ihrem Platze. Meinen Sie nicht auch, dass sie zu gut für mich war? Ach, und bin ich nicht die entfernte Ursache ihres Todes? Doch habe ich mir darüber noch keinen Vorwurf gemacht. Vor meiner Liebe brauche ich nicht zu erröten. Jetzt weiß sie besser, wie herzlich, einzig ich sie geliebt habe, wie ich nur einen Gedanken hatte, der alle andere einfasste, sie so glücklich zu machen, als ich könnte. Gute Justen, Ihre Vision, ach, und mein Lied zum vorigen Geburtstag, wie seltsam prophetisch zum Schluss. Den 15. März sagte sie mir zum ersten Male, dass sie mein sein wollte. Den 17. war sie geboren, den 19. ist sie heimgegangen, den 21. erhielt ich die Nachricht. Sollte ich nicht ahnden dürfen, dass ich den 23. ihr nachkäme? Wie glücklich wäre ich, wenn ich heute wüsste, heute übers Jahr bist du bei ihr. Schon der Gedanke macht mich sehr heiter. Ihr Brief enthielt so manches Unvergessliche, so manches, das gerade meine tiefsten Empfindungen traf. 28. März. Gott belohne Sie für diesen warmen Anteil an dem Schicksal eines Menschen, der wenigstens allen guten Willen hatte, die Freundschaft echter Menschen zu verdienen. Dieses neue Blatt habe ich einige Tage später angefangen, als ich das vorige endigte. Jeder Tag bestätigt die traurige Mutmaßung meiner zunehmenden Gleichgültigkeit. Seitdem habe ich gar nicht mehr geweint. Die weichere Stimmung verliert sich immer mehr. Und die guten Augenblicke auflodernder Heiterkeit sind ganz ausgeblieben. Meine Ideen sind geschäftig. Mein Verstand hat eher gewonnen als verloren. Aber die Liebe fehlt. Und mit ihr fehlt alles. Denn sie gibt alles. Aber sie nimmt auch alles. Was Sie von Sophiens unsichtbarer Gegenwart reden, ist eine herrliche Wahrheit. Ihr Bild soll und wird mein besseres Selbst sein. Das Wunderbild, das in meinem Innern von einer ewigen Lampe erleuchtet wird und das mich gewiss retten wird für so manchen Anfechtungen des Bösen und Unlautern. In die verklärten Hände habe ich der Tugend von Herzen gehuldigt. Sie soll mir ein Vorbild sein. Um Tote weht der Geist des ewigen Friedens, und dieser Geist der Eintracht, Liebe, Herzensgüte, Sanftheit und Demut soll mich auch umwehen. Denn was fehlt mir zum Toten? Bin ich nicht so gut wie gestorben? Trost, sagen Sie, kann nur die Zukunft geben. Ja, die wahre Zukunft, nicht die wenigen, übrigen, mühevollen Jahre. Aber was jenseits ist, was uns aus so manchen Naturtönen, aus so manchen ihrer Gestaltungen mit unbeschreiblichen Ahndungen erfüllt. Während ich dieses schrieb, ist mir recht warm aufs Herz gefallen, ob meine Klagen nicht selbstsüchtig, kleinlich und beschränkt sind. Wenn ich ein wahrhaft hoher Mensch sein wollte, sollte nicht jetzt eine ewige Heiterkeit meine Augen und meine Stirn beseelen und himmlischer Enthusiasmus meine Brust erfüllen? Wer bin ich, dass ich so irdisch klage? Sollte ich nicht Gott danken, dass er mir so früh meinen Beruf zur Ewigkeit kundmachte? Ist es nicht Beruf zur apostolischen Würde? Kann ich im Ernst Sophiens Schicksal beklagen? Ist es nicht ein Vorzug für sie? Ist nicht ihr Tod und mein Nachsterben eine Verlobung im höheren Sinn? Gott hat mich und sie vor der schleichenden Ansteckung der Gemeinheit bewahren. Er hat sie in eine höhere Erziehungsanstalt bringen, diese zarte Blume unter einen besseren Himmel verpflanzen und mich, den Stärkern, den rohen Mann, noch in der Erdenluft zeitigen wollen. Sollte Gott von mir jetzt echte Erhebung, männliche Vollendung, tiefes Zutrauen zu seiner Liebe, unverwandten Blick auf den Himmel und meine höhere Bestimmung, ewiges Gelübde der Tugend und des Glaubens an die Samenideen der innersten Menschheit fordern? Soeben treten diese Ideen mit einer ungewohnten Wärme in mein Bewusstsein. Ich fühle, was ich sein könnte. Aber Gott sieht, wie gebrechlich und schwach ich bin. Kann ich hoffen, dass in dieser kraftlosen Seele solche Ideen haften und nicht vorbeigehen werden? Jetzt ist einmal Leben in mir, aber wird es gegen die Nervenstumpfheit, gegen die Gewöhnlichkeit und das Verwöhntsein sich halten können? Sophie weiß, was mir gut ist. Sie bittet Gott gewiss mit für mich. Und nur dann muss meine Klage perennieren, wenn selbst solche Ideen nicht mehr Bleibens haben. Wenn solche lichtvolle Augenblicke vielleicht Berührungen meiner Sophie sind, ach, wann wird es ihr dann gefallen, immer um mich zu sein? Der traurige Brief schließt sich heiterer, als ich dachte. Ich fühle mich eben jetzt so hoch, als ich mich bisher, einen Moment ausgenommen, noch nie fühlte. Es ist ein sonderbarer Abstich mit meiner bisher beharrlichen Indifferenz, mit meiner entsetzlichen Kälte und Leblosigkeit. Leben Sie wohl, gutes Mädchen. Schreiben Sie mir recht bald und recht viel von meiner Sophie. Was Sie noch von ihr wissen, jede Kleinigkeit ihrer letzten Tage, die Umstände ihres Todes, von ihrem Begräbnis. Diesen Sommer besuche ich gewiss einmal ihr Grab. Es soll mein Magnet sein und wird die Stätte meiner Heiligung sein. Vielleicht kann ich auch dann wieder weinen. Ihr Freund Hardenberg. Nun noch eins. Nach Grüningen kann ich noch nicht schreiben. Ich bat die Doncourt im vorletzten Briefchen um eine Haarlocke der Verewigten. Besorgen Sie doch diese für mich, wenn die Doncourt nicht diese Bitte vergessen hat. Und dann bitten Sie doch die Mutter um das grüne Tuch, das Sophie in der Krankheit immer trug, und um die graue Chemise, die Sophie in Jena und vielleicht zum letzten Male getragen hat. Wollte die Mutter mir noch einige Kleinigkeiten akkordieren, wenn sie da sind, worunter ich bloß ihre kleinen Schreibereien im Taschenbuch oder sonst verstehe, insoweit ich ohne Indiskretion sie erhalten kann, so ist mir es desto lieber. Ihr irdisches Selbst liegt mir noch so am Herzen. Novalis an den Kreisamtmann Just in Tennstedt, Weißenfels, den 29. März 1797. Es ist für mich eine bittersüße Bemerkung, dass Unglück unseren Sinn für Freundschaft und Liebe so sehr vermehrt, wenigstens zu vermehren scheint, indem es ihn mehr erweckt. Die Freude des ruhigen Besitzes ist so unbemerkt, aber im Gefühl des Verlustes merkt die Seele erst, welche stille Wohltäterin sie zugleich verloren hat. Die Sehnsucht nach Sophien hat durch ihren Tod sehr merklich zugenommen, und mit ihr ist mein Gefühl für Freundschaft ebenfalls beträchtlich gestiegen. Ihre milden Briefe waren eine sehr angenehme Nahrung für dasselbe. Es freute mich, dass sie, mein erster, ältester, sicherster Freund, so deutlich den wahren Verlust übersahen, den mir der Heimgang meiner Sophie verursacht. Eine solche Bestätigung meines Gefühls musste sehr wohltätige Wirkungen hervorbringen. Die Erinnerung an das, was mir zeitlebens davon bleibt, ist wenigstens ein bedeutender Fingerzeig und doch ein lieblicher Zug im vollendeten Bilde des Trostes. Bisher ist mir dieses nicht erschienen, ob ich wohl seit gestern Abend eine Ahndung seines Kommens habe, wie ich bisher in der Gegenwart und in der Hoffnung irdischen Glücks gelebt habe, so muss ich nunmehr ganz in der echten Zukunft und im Glauben an Gott und Unsterblichkeit leben. Es wird mir sehr schwer werden, mich ganz von dieser Welt zu trennen, die ich so mit Liebe studiert. Die Rezidive werden manchen bangen Augenblick herbeiführen, aber ich weiß, dass eine Kraft im Menschen ist, die unter sorgsamer Pflege sich zu einer sonderbaren Energie entwickeln kann. Sie würden Mitleiden mit mir haben, wenn ich Ihnen von den Widersprüchen der zeitherigen Stunden erzählen wollte. In Carolinchens Brief steht manches davon. Ich leugne nicht, dass ich mich noch vor dieser entsetzlichen Verknöcherung des Herzens, vor dieser Seelenauszehrung fürchte. Die Anlage ist unter den Anlagen meiner Natur. Weich geboren, hat mein Verstand sich nach und nach ausgedehnt und unvermerkt das Herz aus seinen Besitzungen verdrängt. Sophie gab den Herzen den verlorenen Thron wieder. Wie leicht könnte ihr Tod nicht dem Usurpator die Herrschaft wiedergeben, der dann gewiss rächend das Herz vertilgen würde. Seine indifferente Kälte habe ich schon sehr empfunden. Aber vielleicht rettet mich noch die unsichtbare Welt und ihre Kraft, die bisher in mir schlummerte. Die Idee von Gott wird mir mit jedem Tage lieber. Wie würde jemand entzückt, beruhigt sein, wenn er noch nie von Gott gehört hätte und er wäre sehr unglücklich und man machte ihn von dieser Idee bekannt? Auf eine ähnliche Weise, hoffe ich, soll's mir gehen. Freilich, mit der Liebe zu den Angelegenheiten der Menschen für diese Stufe ist es aus. Die kalte Pflicht tritt an die Stelle der Liebe. Meine Geschäfte werden eigentliche Offizialgeschäfte. Auch ist's mir überall zu geräuschvoll. Ich werde mich immer mehr zurückziehen. So wird mir der Schritt ins Grab einmal immer gewöhnlicher. Der Abstand, der mich davon trennt, wird so immer kleiner. Die Wissenschaften gewinnen ein höheres Interesse für mich, denn ich studiere sie nach höheren Zwecken, von einem höheren Standpunkte. In ihnen, in Aussichten auf die unsichtbare Welt, in wenigen Freunden und in Pflichtgeschäften will ich bis zum letzten Atemzuge leben, der, wie mir scheint, so entfernt nicht ist, als ich oft fürchte. Novalis an Wilhelmine von Thümmel in Sondershausen. Tennstedt, den 13. April 1797. Das Blütenblatt ist nun in die andere Welt hinübergeweht. Der verzweifelte Spieler wirft die Karten aus der Hand und lächelt, wie aus einem Traum erwacht, dem letzten Ruf des Wächters entgegen und hart des Morgenrots, das ihn zum frischen Leben in der wirklichen Welt ermuntert. Je ängstlicher die Träume, desto näher die erquickende Frühe. Gute Thümmeln, bleiben Sie meine Freundin, solang ich noch auf dieser Welt bin. Ich sehe Sie, den Engel meines Lebens, meine ewige Sophie, bald, sehr bald wieder. Es ist frühzeitig dunkel und einsam geworden. verkürzen sie dem Einsamen, Sehnsuchtsvollen noch die Stunden, die ihn von sich selbst, vom ewigen Frieden trennen. Es erquickt mich so sehr, mich noch recht mit einigen guten Menschen zu letzen, ehe ich ihr folge. Vielleicht sehen sie noch einen Stein, meinem Wunsche gemäß ihre und meine Asche decken. Sie glauben nicht, wie abgestorben ich mich fühle. Dennoch bin ich gewöhnlich ruhig, teilnehmend und fähig, alle Arbeiten zu machen. Ich habe noch einiges zu verrichten. Dann mag die Flamme der Liebe und Sehnsucht auflodern und dem geliebten Schatten die liebende Seele nachsenden. Der Augenblick des Wiedersehens ist der freudigste Aufblick, den ich noch unter dieser Sonne habe. Sie umgibt mich unaufhörlich. Alles, was ich noch tue, tue ich in ihrem Namen. Sie war der Anfang, sie wird das Ende meines Lebens sein. Ihre Leiden sind mir Wunden, die nur die balsamische Luft einer besseren Welt heilen wird. Es ist ein unaussprechliches Gefühl, einen Engel wie sie, eine Geliebte wie sie, in so schrecklichen Kämpfen gewusst zu haben. Das Verlangen, ihrem Grabe näher zu sein, überwog die Angst für den Erinnerungen dieser Gegend. Es ist auch mein Grab. Meine ganze Freude, meine Aussichten, mein Leben, meine Liebe liegen hier begraben. Ihr und mein Grab werden mich gewiss, solange ich noch lebe, mit unaussprechlicher Liebe und Kraft zu allem Guten erfüllen. Die Gewissheit, dass sie um mich ist, dass sie mich, den so ganz ihr Gewidmeten, noch ein wenig liebt, besonders, dass sie jetzt weiß, wie treu und ewig ich es mit ihr gemeint, diese Gewissheit erhebt mich gewiss zum Bessern und macht mich ihrer werter. Ich liebe sie alle jetzt mehr als jemals. Sie sind meinem Herzen noch teurer geworden. Sind sie nicht die Hinterlassenen meiner Sophie, die sie so liebte, von denen sie so geliebt ward? Ihre Freundschaft, ihr allerseitiges Zutrauen wird mich noch unendlich wohl auf dieser Traumwelt machen. Mit dieser Hoffnung, mit der innigsten Bitte darum, schließe ich. Zeitlebens, Ihr Freund Hardenberg.